Hallo beim Retro-Zirkel mit Martin. Ja, hallo. Und mit mir, Nils. Ja, Retro-Zirkel. Was ist denn das jetzt wieder? Ja, wir wollen uns jetzt regelmäßig für 2 Wochen ein altes Videospiel vornehmen, das spielen und dann drüber reden. Genau, wir machen das über Skype, deswegen haben wir so ein bisschen mehr Delay als sonst so, aber wir hoffen, das funktioniert. Und an sich Retro-Zirkel quasi in Anspielung auf Lesezirkel. Also wir geben ein Spiel vor. Wir haben jetzt mal vor, das irgendwie so alle 2 Wochen zu machen, wenn ich mich richtig entsinne, oder? Ja, genau. Und ihr dürft dann auch spielen und gucken, wie euch das so gefällt und was euch so auffällt. Und dann labern wir irgendwie eine Zeit lang drüber. Ich weiß gar nicht, ob wir da so wie lange wollen wir da eigentlich drüber reden, sehen wir dann, oder? Ja, sehen wir. Aber ich hatte auch so gerechnet, so 20, 30 Minuten mal gucken, ja, was das Spiel so hergibt. Ja, das sollte zumindest mal eine gute Vorgabe sein. Und ihr habt dann im Idealfall schon ein bisschen Ahnung, weil ihr selber so ein bisschen reingeguckt habt. Und wenn nicht, dann ist das neu für euch. Aber ihr habt zumindest die Chance, zu partizipieren. Ich habe gerade ein bisschen das übliche Problem mit den Fremdwörtern, mitzumachen an der Stelle. Und wir wollten das mal ankündigen mit einer Nullnummer, damit man auch schon beim ersten Spiel quasi voll einsteigen kann. Genau. Wir werden dann auch beim nächsten Mal ein bisschen was noch über das Spiel erzählen, so ein bisschen was Geschichtliches, wo es eigentlich herkommt. Ach ja, warum eigentlich alte Spiele? Darüber sollten wir vielleicht auch noch reden. Ja, warum eigentlich nicht, ja? Ja, weil es gibt ja so viele neue Spiele und so viele Leute reden immer nur über die neuen Spiele. Man sollte vielleicht auch mal über die alten Spiele reden. Vor allen Dingen, weil es ja inzwischen bei den Indie-Spielen immer mehr gibt, was so auf alt getrimmt ist. Ja, und da so ein bisschen die Grundlage quasi für die Jugend von heute schaffen, die da gar nicht mehr den Zugang hat so teilweise. Da haben wir uns jetzt als alte Säcke irgendwie gedacht, wir müssen ein bisschen die Leute beglücken mit altem Kram. Ja. Ich hab im Zweifel weniger Ahnung als du, aber ja, ich hoffe, ich kann auch mehr beitragen, als immer nur blöd fragen. Das werden wir sehen. Und wenn wir spielen sie ja beide, ich habe auch noch nicht, werde auch noch nicht alles gespielt haben oder angeschaut haben, nur was wir, worüber wir dann so reden werden. Ja, kommen wir gleich irgendwie, es liegt gleich auf der Hand quasi, was wir dann als nächstes noch machen müssen, um hier diese Nullnummer rund zu machen. Null und rund, weißt schon. Wir müssen noch sagen, um was es denn gehen soll in der ersten Folge. Ja, in der nächsten Folge, also in der ersten, wird es um Super Mario Bros. 2 gehen für das Famicom Disk System. Ja, und da kann man jetzt ordentlich reinfallen, wenn man nicht aufpasst. Weil es gibt ja da Super Mario Bros. Gibt es ja 2 Versionen. Also das, was halt im Westen als Super Mario Bros. 2 The Lost Levels bekannt ist. Und zwar nicht die Variante für Super Nintendo, sondern die für das alte NES, weil die für Super Nintendo schon leicht modifiziert ist und ein bisschen leichter gemacht wurde. Wir wollen quasi die Hardcore-Experience uns geben. Ist ja bekannt dafür, dass es irgendwie zu schwer war, angeblich für das westliche Publikum. Ja, kann ich verstehen. Ich kann das mittlerweile auch schon verstehen, ja. Deswegen aufgepasst, nicht diese Super Mario Bros. 2 spielen, was man in Amerika so als Super Mario Bros. 2 verkauft bekommen hat, was irgendwie ursprünglich ein anderes Spiel war. Da kann man ja dann in der nächsten Folge noch ausführlich drauf eingehen, sondern eben die japanischen Super Mario Bros. 2 oder bei uns halt Lost Levels. Genau. Ihr seht das allein schon daran, dass ihr nur zwischen Mario und Luigi auswählen könnten. Das ist alles sehr stark an Super Mario Bros. 1 erinnert von der Grafik. Und im Zweifel daran, dass ihr im ersten Level schon sterbt. Genau, stimmt. Im ersten Level Game Over, dann ist das das richtige Spiel. Genau. Und wir geben euch jetzt irgendwie so 1-2 Wochen Zeit, denke ich, da ein bisschen reinzuspielen, ein bisschen zu gucken, was euch so da in Sachen, wie es euch so behagt in Super Mario Bros. 2. Und dann erzählen wir irgendwie Blödsinn dazu. Genau. Genau. Und dann haben wir irgendwie unseren Pflichtteil für diese Woche und die Nullnummer irgendwie auch schon erfüllt. Sehe ich auch so. Na denn, viel Spaß beim Spielen. Genau. Und wir spielen euch jetzt noch so ein bisschen ein paar Takte der Titelmelodie oder sonstigen Melodien, wir haben noch nichts rausgesucht, von Super Mario Bros. 2 an. Und ansonsten dürft ihr dann gespannt warten, bis es dann wirklich die erste Folge hier auch gibt. Genau. Ja. Also dann hört man sich. Genau. Bis zum nächsten Mal.